Bruder, gib mir keinen Kuss, gib mir den Grund, dass ich weiter leben muss. Nach einer langen Zeit ein Wiedersehen, Penelope an deiner Seite. Der Regenbogen war ein Kaleidoskop, Placebo, jedem für alle Beteiligten, die im Regen aus Abfall zum Pranger gezogen. Und ich fühle mich so leer wie ein Stift ohne Filz, wie ein Schild, Krötenpanzer, so haltlos wie ein Schiff ohne Anker, ohne Galionsfigur. Ich hab den Stolz einfacher Mannen einfach übergangen, wie ein Streichholz, gebrochen, nutzlos, abgebrannt, elegant, exorbitant. Sie wollten mir nichts Schlechtes, doch ich wollte besser sein als Abschaum. Rest, der an der Oberfläche faul, als der Rest dieser Rotbäckchen ohne Hodensäcke sich in einem Schneckenhaus, sich ein Schneckenhaus baut, mit einer Esse drauf, die raucht. Und ne Garage, die größer ist als das Haus. Juck mich hagebutte, ich spucke blutige Proteste auf die Herrscher ohne Grenzen, auf Besserwisser und lächle auf No-Name-Texte. Ein Koch Marmeladengläschen voller Zuckers, als ich mich selbst teste, mir die Nadel nehme, in meinen Arm stecke und als das Blut aus den pumpenden Venen in die kalte Glasspritze ziehend, die Faustballen Gung-Gung-Patrone wie Zitronen auspressend, bleib ich oben wie Taktgut. Nehme ich mein Blut als Munition für eine Paintball-Kanone? Nehme ich mein Blut als Wegweiser für Repressionen? Das ist kein Suizid, das ist eine Blutlinie. Das ist eine gute Mine zum Spielen meiner Rumtriebe. Und die Nächte werden kälter und der Mond schauend lachend zu. Es ist September und ein nebliger dazu, die Menschen werden älter. Feste, Happy Birthday, wie man das halt macht, so wie Menschen das halt tun. Und ich breche Matches, ich bin schon wieder Egoist für 10 Happy Birthdays. Jo, das ist schon das Schöne dabei, es scheint keiner, auch nur im Einzelnen nicht einer, etwas wahrzunehmen, das sind Sorgenkindprobleme. Ich nehm mein Blut als Munition für ne Paintball-Kanone. Ich nehm mein Blut als Wegweiser für deine Depressionen. Auf Maschen, Broschen und Manschetten. Auf Maschen, Broschen und Manschetten. Ich nehm mein Blut als Munition für ne Paintball-Kanone. Ich nehm mein Blut als Wegweiser für deine Depressionen. Auf Maschen und Broschen und Manschetten. Auf Maschen und Broschen und Manschetten.